يقول: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، ich glaube, heute ist der 37. Ders von den Fajr-Unterrichten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Allahu ta'ala a'lam. Auch hier stimmt das? Okay, Alhamdulillah. Wir fangen inshallah an mit dem siebten Hadith. Wir haben gestern den sechsten Hadith fertig gemacht. Wir fangen heute an mit dem siebten Hadith. An Tamim bin Dari radiyallahu anhu, an der Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Also von Tamim bin Dari radiyallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte: der Dien ist an Nasiha, also Rat geben, Ratschlag geben. Dreimal sagte er das. Wir sagten: an wem, ja Rasulullah, oder für wem, ja Rasulullah? Er sagte: für Allah, sein Buch, sein Gesandter, die Imame der Muslime und ihre Allgemeinheit. Überliefert von Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt: dieser Hadith überlieferte Muslim von der Überlieferung von Suhail ibn Abi Salih, von Ata ibn Yazid al-Laythi, von Tamim ibn al-Dari, und es wurde von Suhail und andere überliefert von Salih, von Abu Hurairata, von Abi Hurairata radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Also das ist die Überlieferung von Muslim. Und das gleiche überlieferte auch al-Tirmidhi. Von der zweiten Überlieferung, yani von Abu Huraira, überlieferte auch al-Tirmidhi, rahimahullah. So gibt es von den Gelehrten welche, die das für beide Überlieferungen, yani von Tamim al-Dari, durch Suhail ibn Abi Salih, durch Ata al-Laythi von Tamim al-Dari, oder von Suhail und andere von Abu Salih, von Abu Huraira. Es gibt Gelehrte, die haben diese beiden Überlieferungsketten allesamt für authentisch erklärt. Und es gibt aber andere, die gesagt haben, der authentische ist der Hadith von Tamim al-Dari radiallahu anhu. Okay? Und die andere Überlieferung ist eine Einbildung. Yani, der von Suhail überliefert hat, und danach Suhail hat sich eingebildet. Wallahu ta'ala a'lam. Auf jeden Fall die authentische Überlieferung ist die von Suhail. Vor allem der Hadith ist bei Muslim überliefert, und wir wissen, dass im Sahih al-Bukhari und Muslim keine Hadith gibt, die da'if sind. Er heißt ja Sahih. Ja? Also die haben nur die authentischen Hadithe gesammelt. Auch wenn die Hadith von Bukhari noch in der Stufe von der Authentizität, yani von authentisch sein, höher sind, jedoch sind die Hadith von Muslim auch authentisch. Und sehr hoch, ja. Auf jeden Fall. Es gibt sogar Gelehrte, es gab sogar Gelehrte, die gesagt haben, der Hadith von Muslim sind authentischer, jedoch hat darauf Ibn Hajar al-Asqalani geantwortet in Fath al-Bari und andere. Auf jeden Fall, was uns hier interessiert sind, es gibt keine Hadith in Al-Bukhari oder Muslim, die daif sind. Okay? Dann sagt Ibn Rajab weiter: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, oder وقد روي, dieser Hadith wurde überliefert von Nabi sallallahu alaihi wasallam durch Umar und Thauban und Ibn Abbas und andere. Okay? Und wir erwähnten am Anfang dieses Buches von Abi Dawud, von Abu Dawud rahimahullah, dass dieser Hadith einer der Hadith ist, um die sich der Fiqh dreht. Wer kann sich erinnern, wo wir das gesagt haben? Kann sich jemand erinnern? Abu Askar. Na, welcher Hadith ist das? Beim ersten Hadith. Die Taten sind nach ihren Absichten. Abu Dawud, rahimahullah, sagte am Anfang seines Buches, dass, oder er sagte, dass dieser Hadith einer der Hadith ist, um den sich der Fiqh dreht. Und Al-Hafidh Abu Na'im sagte, dieser Hadith hat lahu sha'n, yani es hat ein großes Ansehen. Ja, yani er ist sehr wichtig. Muhammad ibn Aslam al-Tusi sagte, der annahu ahadu arba'i ad-din. Muhammad ibn Aslam al-Tusi sagt, dass dieser Hadith ein Viertel der Religion ist. Ein Viertel der Religion ist. Und At-Tabarani überlieferte diesen Hadith von Hadith von Hudhayfa ibn al-Yaman, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, Man la yahtamma bi amri al-muslimina falaysa minhum wa man lam yamass wa yusb wa man lam yumsi wa yusbih nasihan lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li ammati al-muslimina falaysa minhum. Also es ist ein anderer Wortlaut bei Tabarani von Hadith von Hudhayfa bin Yaman radiyallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer sich nicht um die Angelegenheiten der Muslime kümmert, der ist nicht von ihnen. Und wer nicht übernachtet und yani aufsteht als Ratgebender für Allah, sein Gesandter, sein Buch und sein Anführer sozusagen, yani, und die Allgemeinheit der Muslime, dann ist er nicht von ihnen. Yani, wer ihnen keinen Ratschlag gibt, der ist nicht von ihnen. Und es kamen viele Ahadith, allgemein, die das Rat geben an die Muslime. Und in andere das Rat geben an die Befehlshaber von ihnen. Und in andere das Rat geben der Befehlshaber an ihre Untertanen und an die Leute, die sie beherrschen. Was das erste betrifft, also das Rat geben an die Muslime allgemein, so ist in Sahihain, yani Bukhari und Muslim, von Jurayr ibn Abdullah, dass er sagte, Bayatu an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ala iqami salati wa ita'i zakati wal nusha li kulli muslim. Er sagt, ich schwor den Propheten sallallahu alayhi wa sallam, oder gab ihm den Eid, oder schwor ihm die Treue, yani gab ihm die Bay'a, das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten und das Rat geben an jeden, und das Rat geben an jeden Muslim. Und in Sahih Muslim von Abu Hurairah radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, das er sagte, حق المؤمن على المؤمن ست فذكر منها وإذا استنصحك فانصح له. Yani, in Sahih Muslim von Abu, ist der Hadith von Abu Huraira, das von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, das er sagte, der Recht des Muslims über den Muslim sind sechs Sachen. Und er nannte davon, und wenn er dich um Rat fragt, dann gib ihm Rat. Das ist das Recht des Muslims über seinen Bruder. Ja. Okay. Und dieser Hadith wurde von anderen oder mit anderen Wortlauten, mit anderen Wortlauten von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert. So ist im Musnad von Hakim ibn Abi Yazid, von seinem Vater, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. Das heißt, wenn einer von euch seinen Bruder um Rat bittet, dann soll er ihm Rat geben. Und das zweite Das zweite, das Rat geben an die Befehlshaber und ihr Rat geben an ihre Untertanen, so ist in Sahih Muslim von Abi Hurairah radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Inna Allah yarda lakum thalatha. Allah azzawajal ist für euch mit drei Sachen zufrieden. Er ist für euch zufrieden, dass ihr ihm der Ibadah gebührt und ihm nichts zur Seite stellt, yani kein Schirk macht. Und dass ihr an Allahs Seil allesamt festhaltet und euch nicht zerstreut, nicht auseinandergeht. Und dass ihr Rat gibt an denjenigen, den Allah den Befehl über euch gibt, yani der als Befehlshaber über eure Angelegenheiten hat oder Allah azza wa jalla ihm das gibt. Okay? Und den Musnad und andere von Jubair ibn Mut'am, dass Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte in seiner Khutbah in Mina: Thalathun la yaghull anhun alayhinna qalbu imri'in muslim, ikhlasul amali lillah wa munasahati ulati al-amri wa luzumi jama'ati al-muslimin. Yani drei Sachen, das soll der kein Muslim, kein Herz eines Muslims dagegen Groll haben, ja, oder davon abweichen, ja, dass die Tat aufrichtig für Allah ist und das Rat geben an die Befehlshaber und das Festhalten und Festbleiben in der Gemeinschaft der Muslime. Und diese Khutba überlieferte eine Gruppe oder mehrere Leute, ja, nicht, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, davon ist auch Abu Sa'id al-Khudri. Und es wurde überliefert von Hadith von Sa'id, Abi Sa'id, mit einem anderen Wortlaut, das überlieferte Ad-Dharqutni fil Afrad mit einer guten Überlieferungskette. Und sein Wortlaut ist, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. يعني das Ratschlag geben an Allah, يعني das, was ein Muslim niemals lassen sollte, ist das Ratschlag geben an Allah, sein Gesandter und sein Buch und die Allgemeinheit der Muslime. Und für As-Sahihain von Bukhari, in Bukhari und Muslim, von Ma'qil oder Ma'qil ibn Yasar von Nabi sallallahu alaihi wasallam, oder Ma'qil ibn Yasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Ma min abdin yasterihi Allahu ra'iyatan thumma lam yahutha bi nasihatin illa lam yadkhul al jannah. Yani kein Diener, den Allah azza wa jall als Herrscher oder als Amir, ja, über eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte Untertanen oder bestimmte Leute gibt als Befehlshaber und er umgibt sie nicht mit seinen, yani diese Untertanen, umgibt sie nicht mit seinen Nasiha, außer dass er nicht in Jannah reinkommt. Wenn er das nicht macht, kommt er nicht in Jannah rein. Okay? Hier muss ich einen kurzen Stopp machen für zwei Sachen. Erstens einmal, wenn wir hier vom Befehlshaber reden, und das ist auch klar in Ahadith, hier ist die Rede im Wortlaut des Hadith an die Imame oder Befehlshaber der Muslime. Der Muslime. Yani, dass er selber auch ein Muslim ist. Weil ein Kafir ja kein Befehlshaber über die Muslime sein kann. Okay? So. Darf bitte jetzt nicht jemand kommen und sagen: Ja, ihr sagt das und das ist ein Beweis gegen euch und so weiter, wo ihr die Herrscher zu Kuffar erklärt und so weiter und so fort. Weil diese Herrscher sind Tawarit, über die wir reden, sind Tawarit, sind Kuffar durch ihr Gesetzgeben neben Allah Azza wa Jal und ihr Ersetzen von Allah Sharia mit dem Mist des Kuffers und dem und Schirk der Data und so fort oder Laizismus und so weiter und so fort. Ja? Über die reden wir gar nicht hier in diesem Hadith, weil für die ist es safe. Für die ist der Pflicht, und darüber reden wir in anderen Hadith, ist safe. Das Schwert für die ist Pflicht. Und nicht das Ratschlag geben. Und der Ratschlag wurde auch an sie gegeben, dass man sie von Allahs Strafe yani, gewarnt hat. So wie wir dann später auch jetzt gleich über den Ratschlag der Propheten an ihre Völker. Ja? dass man sie vor Allah Azzawajal warnt und so weiter. Aber diese Leute haben Allah Azzawajal den Krieg erklärt. So fallen sie nicht unter die Befehlshaber der Muslime, sondern sie fallen unter die Imame des Kufrs. So wie Allah Azzawajal sagt, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Ja, so bekämpft die Imame des Kufrs. Okay, sie haben keine Versprechen, sie halten keine Versprechen, damit sie damit aufhören. Okay? Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, illa an taraw kufran bawahan, indakum min Allahi fihi burhan. Yani, dass man zuhört und gehorcht an den Imam, an den Khalifa, an den Amir, außer wenn man einen klaren Kufr sieht, bei dem man von Allah einen Beweis hat. So, das ist jetzt nicht unser Thema. Ja? Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, wenn man vom Befehlshaber der Muslime redet, sind das zwei Arten. Al-Ulama wal-Umara. Al-Ulama wal-Umara, so wie die Salaf das sagten. Die Gelehrten und die Anführer. Anführer einer Jama'a, Anführer einer Stadt, Anführer der gesamten Muslime, es ist das Gleiche. Natürlich, je mehr man Leute unter seiner Verantwortung hat, desto mehr ist dann auch diese Verantwortung. Ibn Rajab sagt weiter, und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte in seinem Buch von den Propheten, alayhi salam, dass sie ihre Völker, Rat gegeben haben, wie Allah azzawajal dies von Nuh erzählte und von Saleh und sagte, ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الله سبحانه وتعالى sagt in Surah At-Tawbah, die Schwachen und die Kranken und die nichts finden, was sie ausgeben, ist kein Tadel über sie, wenn sie Allah und seinen Gesandten einen Rat geben. Surah At-Tawbah, Vers 91. Das bedeutet, dass wer von Dschihad zurückbleibt, das ist bitte nicht meine Aussage, das ist die Aussage von Ibn Rajab, wer von Dschihad zurückbleibt, wegen einer Entschuldigung, die anerkannt ist natürlich, dann ist kein Tadel über ihm. Ist dies kein Tadel über ihn? Er bekommt keine Sünde, wenn er zurückbleibt, weil er entschuldigt ist von Allah Azzawajal. Mit der Bedingung, dass er ein Ratschlaggebender ist an Allah und sein Gesandter, ihn sein Zurückbleiben. Okay? Denn die Munafiqin hatten die Entschuldigungen gelogen. Yani sie lügten und behaupteten Entschuldigung, ja, damit sie vom Dschihad zurückbleiben, ohne Allah und seinem Gesandten einen Ratschlag zu geben. Yani, die Leute, die vom Dschihad zurückbleiben, wenn sie eine Entschuldigung haben, dann ist es nur, yani, dann ist ihr Zurückbleiben, obwohl sie entschuldigt sind, obwohl sie nicht können, entweder weil sie krank oder schwach oder kein Geld haben und so weiter und so fort oder kein Weg kennen. Ja. Diese Entschuldigung wird erst anerkannt, wenn sie ratschlaggebend sind für Allah und sein Gesandter, wenn sie das erklären, wenn sie zeigen, und wir werden zeigen, sehen, inshallah, was Ratschlag geben an Allah und sein Gesandter bedeutet und sein Buch. Ja, dass du das zeigst und dass du nichts Schlechtes über die Mujahidin redest und dass du dich nicht lustig machst über Gefangene und dass du dich nicht lustig machst über Märtyrer und Shuhada, ja, und dass du nicht über sie schlecht redest. Ja. Das ist erst dann ist deine Entschuldigung anerkannt, wenn du eine Entschuldigung hast. Was wir heute haben, ist Zurückbleiben vom Dschihad plus noch dazu unentschuldigt, plus noch dazu heuchlerisch reden und auf den Finger mit Mujahidin zeigen, und dies war Wallahi die Eigenschaften der Munafiqin. Und wer das nicht glaubt, so sollte Tauba lesen. Wer das nicht glaubt, so sollte Tauba oder Surat Al-Imran lesen. Ja, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. Ja, diejenigen, die zurückblieben und zu ihren Brüdern sagten, hätten sie auf uns gehört, wären sie jetzt nicht tot und getötet worden. Sprich, wehrt den Tod ab von euch, wenn ihr Wahrhaftige seid. Ja, und in anderem Vers, ja, sagt Allah Azzawajal, wenn euch ein Sieg kommt für euch, ja, während ihr auf Dschihad seid, ja, sagen diese Heuchler, waren wir nicht mit euch? Ja, Und wenn die Muschrikin den Sieg haben, sagen sie, haben wir euch nicht gewarnt? Haben wir euch nicht gesagt, dass dieser Menhadsch falsch ist? Haben wir euch nicht gesagt, dass ihr Takfiris seid? Haben wir euch nicht gewarnt vor dieser Gewalt? Und das ist Wallahi das, was wir heute sehen. Jeder heute beansprucht jeden Sieg für sich. Diese Leute, die auf einmal jetzt über Tawarit reden, auf einmal hier in Deutschland, auf einmal über Tawarit reden und auf einmal über Muschrikin reden und auf einmal über Kampf reden und auf einmal über Bashar al-Assad reden und Hosni Mubarak reden. Auf einmal jetzt? Jetzt auf einmal? Wo wart ihr vor einem Jahr oder vor 2 Jahren? Oder könnt ihr euch noch an ihr Brüder, könnt ihr euch noch an die Jahre erinnern, wenn du nur gesagt hast, Hosni Mubarak ist ein Tagut und ist ein Kafir und ist ein Murtad? Ja, oder Bashar al-Assad, ja, waren das nicht diese Leute, ja, diese Leute, die dann gegen dich Sturm gelaufen sind, ja, auf einmal heute jetzt, Ayyuhal-Muslimun, wir müssen Syrien unterstützen. Wo wart ihr? Jetzt auf einmal? Ja, wo wart ihr von Afghanistan und Irak und Somal? Ja, oder Tayyip Erdogan, das ist ein anderes Thema. Ja. Das ist ein ganz, das ist noch schlimmer, da brauche ich noch gar nicht. Ja? Deswegen, diese Leute, hat sie Allah Azzawajal im Koran beschrieben, wenn ihr die Eroberung habt, wenn ihr den Sieg habt, sagen sie, wir gehören zu euch. Ja? Heute reden sie, ich höre gestern oder vorgestern von einem von denen gesagt, wir haben die Amerikaner in Irak besiegt. Wer hat die Amerikaner im Irak besiegt? Du? Und dieser Prediger, genau der, hat damals die ganze Zeit über die Mujahideen schlecht geredet und über die Leute und kein Dschihad und jetzt ist die Zeit für Lernen und jetzt ist die Zeit, wenn sein Sohn derjenige ist, der abgeschlachtet wird, wird er nicht sagen, das ist die Zeit für Lernen. Das wird er niemals sagen. Oder wenn sein Haus gerade in Brand steht. Noch dazu, wer hat gesagt, dass man auf Lernen verzichten soll? Das ist jetzt nicht unser Thema. Nur, was ich damit sage, das ist die Eigenschaften von Munafiqin. Ja? Und wenn die Kuffar einen Sheikh töten oder einen Mujahid töten und angeblich einen Sieg haben, ja, sagen sie, seht ihr, was mit ihnen war? Haben wir das nicht euch immer schon gesagt? Wallahi, das ist die Eigenschaften der Munafiqin. Okay, inshallah. Okay, gibt es inshallah den Not von dem Bruder weg, barakallahu fikum, und der Bruder inshallah verklappt. Bitte achtet alle darauf, alle Brüder, die neu sind. Wenn ihr jetzt dazwischen redet, dann lenkt das ein bisschen ab. Deswegen, barakallahu fikum, achtet inshallah darauf, dass man erst nach dem Vortrag redet. Ach, inshallah, nicht persönlich nehmen. Barakallahu fik, damit man sich nur konzentrieren kann, weil das ist eher ein Unterricht, ja? Jazakallah khair. Tayyip. Diese Ablenkung hat doch was Gutes in sich gehabt, weil ich bin ein bisschen vom Thema abgewichen. Khair, inshallah. Kehren wir wieder zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die gesamte Religion das Ratgeben ist. Dies weist darauf, dass das Ratgeben, dass die Nasiha, die Eigenschaften des Islams und Iman und Ihsans, die wir im Hadith von Jibril erwähnten, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte all dies Din. So ist der Ratgeben, die Nasiha für Allah, oder so erfordert die Nasiha für Allah, dass man all seine Pflichten auf beste Art und Weise tut. Und das ist die Stelle von Ihsan. Yani Nasiha für Allah bedeutet was? Dass man alles, was Allah azzawajal, für Pflichten verpflichtet hat, dass man sie auf beste Art und Weise tut. Und das ist die Stelle, des Ihsans. So kann das die Nasiha für Allah nicht ohne dies vollständig sein. Okay? Und so, und man kommt nicht, Und dies kommt nicht ohne die vollständige Liebe, die vollständige verpflichtende Liebe und die empfohlene Liebe zu Allah, also natürlich. Und dies erfordert die Bemühung und die Anstrengung für in der Näherung zu Allah Azzawajal mit den empfohlenen guten Taten auf die Art und Weise, auf diese Art und Weise, und das Lassen von Verboten und Makruh, yani verabscheuten, auf diese Art und Weise auch. Und Al-Hasan überlieferte, oder in Marasil von Hasan, ist von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Ara'aytum, law kana li ahadikum abdan, fakana ahaduhuma yuti'u idha amara. Yuti'ahu idha amara. ويؤدي إليه إذا ائتمنه وينصح له إذا غاب وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه كان سواء؟ قالوا لا. قال فذلكم أنتم عند الله عز وجل. سنسير شنو الحديث. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt ein Beispiel. Er sagt: Seht ihr, wenn einer von euch zwei Sklaven hätte und der eine von ihnen, der eine Sklave, gehorcht ihm. Und er vertraut ihm. Yani das, was er ihm anvertraut, das behält er auch. Yani. Ja? Und er gibt ihm, yani, er gibt ihm Ratschlag, wenn er nicht da ist. Ja? Yani er tut das, was er ihm sagt, auf die beste Art und Weise, auch wenn er nicht da ist. Und der andere macht genau das Gegenteil. Er gehorcht ihm nicht. Ja, und yani, betrügt ihn und so weiter. Er sagt, sind diese beiden gleich? Sie sagten nein. Er sagt, das ist genau das Beispiel für euch. Genauso seid ihr bei Allah Azzawajal. Überliefert von Ibn Abi Dumi. Und Imam Ahmad überlieferte diese Bedeutung auch von Hadith von Abi al-Ahwas, von seinem Vater, von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und Al-Fudayl ibn Iyad sagte: الحب أفضل من الخوف ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبك إياه والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. يعني الفضيل sagt, die Liebe ist besser als die Furcht. Seht ihr nicht, wenn du zwei, oder siehst du nicht, wenn du zwei Sklaven hast, einer von ihnen liebt dich und der andere fürchtet dich. Der eine, der dich liebt, der gibt dir Rat, yani der hört auf dich, ja, egal ob du da bist oder nicht, oder anwesend oder abwesend bist, weil er dich liebt. Und der andere fürchtet dich, vielleicht ist er gut zu dir und er gehorcht dir, wenn du da bist, aber wenn du nicht da bist, betrügt er dich. Okay, und gibt dir keinen Rat. Abdulaziz ibn Rafi'a sagte: قال الحواريون لعيسى عليكم السلام عليه السلام, was ist das Aufrichtige, ja, was rein ist von der Tat? Er sagte: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. Was ist das Aufrichtigste, was Reinste von der Tat? Er sagt, wovon du nicht liebst und wovon du nicht willst oder verlangst, dass die Menschen dich dafür danken. Sie sagten, was ist dann der Nasih, die Nasiha für Allah? Er sagte, an tabda'a bihaqqi Allahi ta'ala qabla haqqi nas. Dass du mit Allahs Recht anfängst vor das Recht der Menschen. Und wenn zwei Sachen dir kommen, ja, eine ist für Allah und die zweite ist für die Dunya, dann fangst du mit das Recht Allahs Ta'ala an. Und der Khattabi sagte, An-Nasiha kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khayri lil mansuhi lah. Jetzt verstehen wir es noch mehr. Okay? An-Nasiha, er sagt, An-Nasiha ist ein Wort, mit dem man für einen Satz, die für einen Satz verwendet wird. Was meint man mit der Nasiha in der arabischen Sprache? Dass man das Gute für denjenigen, den man den Nasiha, an den der Nasiha gerichtet ist, will. Dass man für ihn das Gute will. وَأَصْلُ النُّصْحِ فِي اللُّغَةِ الْخُلُوصِ يُقَالُ نَصَحْتُ الْعَسَلُ أي خلصته من الشمع. Der Grundsatz von das Wort Nusuh, النصح in der Sprache, in der arabischen Sprache, ist Al-Khulus. Yuqalu ist Al-Khulus, das heißt, das Reinigen oder das etwas von etwas zu trennen, yani etwas aus etwas rauszugeben, ja, etwas von etwas zu reinigen. Man sagt, Nasahtu al-Asal, ich habe den Honig, Nasahtu, ich habe Nasiha zu dem Honig gemacht, das heißt, ich habe ihn von dem Wachs befreit, ich habe ihn gereinigt von dem Wachs. Okay? Oder das gleiche, was man mit dem Gold macht, ja? So ist die Bedeutung für die Nasiha an Allah subhanahu, dass man die Richtigkeit des Glaubens an seine Einzigartigkeit, dass er alleine ist, und die Aufrichtigkeit der Nähe in der Ibadah zu ihm. Das ist die Bedeutung der Nasiha für Allah azza wa jal, dass deine Aqidah richtig ist in Tawhid und dass deine Nähe in der Ibadah aufrichtig ist. Und die Nasiha an seinem Buch ist der Glaube daran und das Tun und das Handeln nach dem, was darin ist. Und die Nasiha an seinen Gesandten ist, dass du an seine Prophetentum glaubst und dass du ihm gehorchst in das, was er befohlen hat oder verboten hat. Und die Nasiha an die Allgemeinheit der Muslime ist, dass du sie an ihre Interessen, an das Nützliche für sie hinweist. Ende des Zitats. Das ist der Zitat von wem? Von, entschuldige, muss ich selber noch schauen, von Abdelaziz ibn Rafi'. Entschuldige, von Al-Khattabi. Okay? Imam Al-Khattabi. Und Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Maruzi sagte in seinem Buch Ta'zim Qadri al-Salah, er sagte oder er zitiert von einigen der Leute des Wissens oder von einer der Leute des Wissens, dass er diesen Hadith بما لا مزيد على حسنه ولا نحكيه هنا بلفظه. يعني er sagt, dass dieser Hadith nichts, es gibt nichts Schöneres als ihn, und wir können ihm und wir erklären ihm oder wir erzählen hier mit seinem Wortlaut. Yani das genügt. Der Hadith erklärt sich eigentlich von selbst. Und Muhammad ibn Nasr sagte, einer der Leute des Wissens sagte, جِمَاعُ تَفْسِيرِ النَّصِيحَةِ هُوَ عِنَايَةُ الْقَلْبِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ مَنْ كَانَ وَهِيَ عَلَى وَجْهَيْنِ. Er sagt, die Gesamtheit der Erklärung der Nasiha ist, dass dein Herz sich sorgt für denjenigen, an dem du den Rat oder die Nasiha gibst, egal wer er ist. Und das ist nach zwei Aspekten. Die Nasiha ist nach zwei Aspekten. Eine ist Fard und die andere ist empfohlen. Die Nasiha, die Fard ist für Allah, ist يَشِدَّةُ الْعِنَايَةِ مِنَ النَّاصِحِ بِاتِّبَاعِ مَحَبَّةِ اللَّهِ فِي أَدَاءِ مَا افْتَرَضَ وَمُجَانَبَةِ مَا حَرَّمَ. Yani, dass man sich sehr sorgt, sehr oft darauf achtet, von denjenigen, dass derjenige, der Nasiha gibt, ja, der Nasih ist, ja, dass er sehr darauf achtet, Allahs Liebe in das, was er verpflichtet hat, zu folgen und das, was er verboten hat, zu meiden. Und was aber die Nasiha, die empfohlen ist, betrifft, so ist إِثَارُ مَحَبَّتِهِ عَلَى مَحَبَّةِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ أَنْ يَعْرِضَ أَمْرَانِ أحدهما لنفسه والآخر لربه فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. Okay, das heißt, die Nasiha, die empfohlen ist, ist, dass du das vorziehst, die Liebe zu Allah, auf deine Liebe, das, was Allah liebt, ja? Ziehst du vor auf das, was du deine Nafs, was du selber lebst. Und das ist in dem Fall, dass dir zwei Sachen auf dich zwei Sachen kommen. Die eine ist für dich und die andere ist für deinen Herrn. Dann beginnt er mit das, was für seinen Herrn ist, und verschiebt das, was für sich ist. So ist dieses Wort oder dieser Satz eine Erklärung für die Nasiha an Allah, die Pflicht davon, die Verpflichtende davon und die Empfohlene. Und dies hat eine Erklärung. Wir werden einiges davon erwähnen, damit durch die Erklärung verstanden wird, was nicht durch einen Satz erklärt werden kann. So ist die Pflicht davon, von der Nasiha, dass man seine Verbote meidet und seine Pflicht begeht, dass man sie macht, ja, verrichtet, mit all seiner Gliedmaßen. Okay? So. Wenn er seine Pflicht nicht imstande ist, seine Pflicht zu erfüllen durch eine Krankheit oder Gefangenschaft oder so weiter, dann entschließt er sich, das, was er über ihn verpflichtet hat, zu tun, zu begehen, zu verrichten, sobald dieses Hindernis, das ihn gehindert hat, beseitigt ist. Allah Azzawajal sagt, laysa ala al-du'afa'i, wala ala al-marda, wala ala al-ladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulih ma ala al-muhsinina min sabil. Surah Taube 91 wieder, sagt Allah Azzawajal, die Schwachen, kein Tadel ist über die Schwachen, Kranken und diejenigen, die nicht finden, was sie ausgeben, yani Arme, ja, wenn sie Nasiha geben an Allah und sein Gesandte, über die Guttuenden ist kein Tadel. Ja? Ist kein Tadel. So Allah Azza wa Jal nannte sie Muhsinin, Guttuende, wegen ihrer Nasiha an Allah mit ihren Herzen, als sie vom Dschihad mit sich selber, mit ihrem Leben gehindert wurden. Okay? Und die Taten allesamt, ja, die Taten allesamt können von den, die Taten von allesamt können von den Taten in einigen Zuständen aufgehoben werden. Jedoch kann nicht die Nasiha an Allah von ihm aufgehoben werden. So, wenn er so krank ist, dass er nichts mit seinen Gliedmaßen oder mit seiner Zunge oder mit irgendwas machen kann, außer mit seinen, jedoch hat er einen klaren Verstand, dann ist von ihm nicht gefallen, dass er Nasiha an Allah mit seinem Herzen, ja, machen kann. Nämlich, das bedeutet, dass er seine Sünden bereut und yani, die Absicht macht und beschließt und vornimmt, dass wenn er wieder gesund wird, dass er das macht, was Allah über ihn verpflichtet hat. Und dass er das meidet, was Allah von ihm verboten hat. Ansonsten ist er kein Nasih an Allah mit seinem Herzen. Und ebenso, die Nasiha an Allah und seinen Gesandten in das, was Allah über die Menschen, ja, von seinem oder was sein Herr von den Menschen verpflichtet hat, von seinen Befehlen. Okay? So, und von den Verpflichtenden oder von der verpflichtenden Nasiha an Allah ist, dass er keine Sünde von einem Sündigen zufrieden ist. Und dass er die Gehorsamkeit von denjenigen, der Allah und seinen Gesandten gehorcht, liebt. Und was die Nasiha, die empfohlen ist und nicht Pflicht ist, betrifft, so, dass er sich bemüht und anstrengt, das vorzuziehen, dass er Allah über jeden anderen Geliebten vorzieht mit dem Herzen und mit allen Gliedmaßen, so dass niemand anderer in seinem Herzen überbleibt, okay, der vorgezogen wird, ja. Weil wenn derjenige der Nasiha gibt, wenn er sich bemüht, ja, dann wird er sich selber Allah azawajal nicht vorziehen, okay, und wenn er alles, was gibt, tut, während er zufrieden und das lebt, dann ist er derjenige, der Nasiha an Allah Azza wa Jal gibt. Okay? Entschuldige. Er sagt, weil wenn derjenige, der Nasiha gibt, wenn er sich bemüht, dann zieht er sich niemanden vor, dann zieht er sich nicht vor denjenigen, der, an den er die Nasiha richtet. Und er tut alles, was dieserjenige ihm sagt, während er zufrieden ist und ihm liebt. Und genauso ist derjenige, der Nasiha an Allah Azza wa Jal gibt. Okay? Und wer empfohlene Taten an Allah Azza wa Jal macht ohne Anstrengung, dann ist er ein Nasih, einer, der Nasiha gibt, je nach seiner Tat, so verdient er nicht die Nasiha, die vollständige Nasiha. Wallahu ta'ala a'lam. Wir hören hier inshallah auf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خير